Kundgabe 5629. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.03.1953. Zurückziehen in die Stille. Notzeit. Verweilet des Öfteren bei geistigen Gedanken. Zieht euch in die Stille zurück. Haltet Zwiesprache mit eurem Vater von Ewigkeit. Und stellet so die Verbindung her mit der geistigen Welt, dass dann ihre Strahlungen euch berühren können, ihr also geöffneten Herzens seid. Dass in euch kein Widerstand ist gegen den Gnadenstrom von oben. Die Liebekraft Gottes kann nicht an euch wirksam werden, solange ihr euch verschließet. Also es muss euer Wille bereit sein zur Entgegennahme der Kraft aus Gott. Dieses bewusste Sich-Öffnen müsstet ihr sehr oft üben und ihr werdet mit Beglückung eine geistige Kräftigung wahrnehmen. Ihr werdet das Gefühl des Alleinseins nicht mehr haben. Ihr stellet dann ein Verhältnis her mit der geistigen Welt, das euch eine gewisse Sicherheit gibt gegenüber der irdischen Welt. Lasset diese nicht über euch Herrschaft gewinnen, sondern setzet ihr stets die geistige Welt voran. Das heißt, lasset Gott selbst immer euch gegenwärtig sein durch bewusstes Verlangen nach ihm. So nur könnet ihr reifen an eurer Seele. Denn dann tut ihr alles bewusst. Ihr suchet in allem dem göttlichen Willen gemäß zu leben. Ihr habet alle eure Sinne geistig gerichtet. In der kommenden Zeit werdet ihr diese Einstellung sehr nötig haben, denn die Welt wird euch arg zusetzen. Ihr werdet viel Kraft gebrauchen und diese immer nur empfangen können durch lebendige Verbindung mit Gott, mit der Welt, die euch unterstützt im Streben nach oben. Und es wird immer schwerer werden für euch, die Sinne nur geistig zu richten. Darum übet euch zuvor eifrig. Lebet keinen Tag rein weltlich. Zieht euch immer wieder in die Stille zurück. Nützet jede Gelegenheit, eure Gedanken zur Höhe zu senden. Und ob ihr auch nur einen kurzen Ruf aus eurem Herzen aufsteigen lasset, er wird Gehör finden. Und die Wesen des Lichtes werden euch nicht allein lassen, so ihr von ihnen Unterstützung anfordert. Ringet darum, euch Gottes Gegenwart zu sichern. Bleibet in der Liebe und vertrauet auf ihn, dass er gerade richtet, was krumm ist. Dass er heilet, die krank sind. Und glaubet, dass er stärker ist als alles, was ihr fürchtet, was euch bedroht. Vertrauet auf ihn und gebet euch ihm zu eigen. Und er wird wahrlich euch nicht verlassen. Beginnet und beendet jeden Tag mit ihm. Und er wird euer ständiger Begleiter sein. Er wird euch führen aus aller Not. Amen.